hab an dich gedacht, als der Tango notturno zwischen Abend und Morgen aus der Ferne erklang. Mein Herz ist aufgewacht, weil der Tango notturno eine zärtliche Kunde deiner Liebe mir sang. Dass du mein Schicksal bist, hab voll Glück ich empfunden, als in einsamen Stunden ich vor Freude geweint. Ich hab an dich gedacht, als der Tango notturno mit dem Zauber der Töne unsere Herzen vereint.